Deshalb braucht er, mehr als jede Heldenreise und jedes produktive Erzählen, ein Negativ, um sich zu legitimieren. Wo die pluralistischen Protagonistinnen an den Antagonismen wachsen, die sie überwinden müssen, brauchen die Faschisten schier unüberwindbare, maximale Antagonisten, um selbst nicht wachsen zu müssen. Der totale Antagonist. Überschätzte ich nicht, weil mich das selber so furchtbar traf, die Rolle des Antisemitismus innerhalb des narzisstischen Systems? Fragt sich der jüdische Romanist Viktor Klemperer, nachdem er die gesamten 12 Jahre der NS-Herrschaft als Ehemann einer arischen Frau, die zu ihm hielt und sich nicht scheiden ließ, überlebt hatte. In seiner bestechenden, ergreifenden Biografie, die er in Tagebuchform unter dem Titel LTI, Tagebuch eines Philologen, verfasste, analysierte er die Lingua Tertii Imperii, die Sprache des sogenannten Dritten Reichs. Für ihn war der spezielle nationalsozialistische Antisemitismus nicht bloß ein Symptom der NS-Ideologie, sondern der Schlüssel zu ihrem Verständnis. Der Antisemitismus, so Klemperer, habe das Zentrum und in jeder Hinsicht das entscheidende Moment des gesamten Narzissmus gebildet. Antisemitismus ist vom Anfang bis zum Ende das wirksamste Propagandamittel der Partei, ist die effektivste und populärste Konkretisierung der Rassendoktrin, ja, ist für die deutsche Masse mit der Rassenlehre identisch. Und durch die wissenschaftliche, vielmehr pseudowissenschaftliche Rassenlehre begründet und rechtfertigt man alle Ausschweifungen und Ansprüche der nationalsozialistischen Überheblichkeit, jede Eroberung, jede Tyrannei, jede Grausamkeit und jeden Massenmord. Der Held ist nur so gut, wie sein Antagonist schlecht ist. Und wenn der Antagonist eine ganze Rasse von ins Unmenschliche, im Nazi-Jargon Untermenschliche, gesteigerten Feinden ist, dann strahlt das eigene Heldentum umso heller und jede Grausamkeit kippt vom Bestialischen ins Notwendige, gar Mutige. Und so folgert Klemperer, auf der zum Antisemitismus verengten und zugespitzten, im Antisemitismus aktivierten Rassenidee beruht die Eigenart des Nationalsozialismus den anderen Faschismen gegenüber. Aus ihr zieht er all sein Gift.